sitting on CHROME, sitting on CHROME, sitting on CHROME, sitting on CHROME, sitting on CHROME. Ich rauf, roll auf Chromtron. Egal was du machst, wenn du's schaffst, roll auf Chrom, Bruder. Ich roll auf Chrom, egal was du machst, wenn du's schaffst, roll auf Chrom, Bruder. Guck, in meiner Welt gibt's kein Platz zum Spielen. Platz zum Spielen. Teilen wie Patron, wenn ich den Abzug zieh. Abzug zieh. Zieh am Saruch, ach oh, gib ihm gut. Wir kriegen nicht genug Narkotik City. Wo ich herkomm, ist außen Psi Psi. Alles täuscht, alle dealen, dealen, Sache läuft. Aber nur so lange, bis eines Tages dein Freund, Freund zur Polizei läuft und sich freut. Bawi, verlieren Stolz, Fintawi, Die Scheiße ist gefährlich, glaub mir, ich kenn die Wahrheit und halte mich deswegen von ihr fern. Diese Scheiße hier ist ehrlich, jede Zeile sitzt. Ich bin nicht bekifft, denn ich will zu den Sternen. Mein Bruder kredibil würde sagen, lass uns die Pate des Grauens machen. Und bist du fokussiert genug, kannst du deinen Traum schaffen. Noch sitz ich in der Bahn, U oder S. Doch ich will Chrom, Groß, Beamer und Benz. Will sagen, können ich roll auf Chrom, Bruder. Roll auf Chrom, Chrom. Egal was du machst, wenn du's schaffst, roll auf Chrom, Bruder. Ich roll auf Chrom, Chrom. Egal was du machst, wenn du's schaffst, roll auf Chrom, Bruder. So wie die Züge in Berlin, Bruder, roll auf Chrom. Zu fünftem VW Golf fahren, wir rollen auf Bone. Darks, alles dreht sich um Paper, Paper in dieser Welt. Bist du Macher oder Hater, Hater? Und wenn du machst, Bruder, rede nicht zu viel, viel. Denn in deiner Stadt gibt es wenige, die spielen. Sie meinen es ernst und dafür brauchen sie keinen Grund. Haben, wenn sie dich wie ein Hund jagen, ist besser, wenn du fährst. Mit getönten Scheiben in deinem Fluchtwagen solltest du schnell entscheiden, willst du die Flucht wagen oder hier bleiben mit Risiko. Wenn sie dich holen, ist wie Typico. Du setzt auf Glück, doch alles kommt mal zurück. Und deswegen plan ich gut, investiere nur in Kraft, Kraft. Und ist dein Arsch in Not, verlierst du deine Macht, Macht. Und wenn ich's schaff, schaff, nehm ich meine Jungs und gebe Gas. Durch die Nachbarschaft fahren in meiner Stadt, wir rollen auf Chrom, Bruder. Ich roll auf Chrom, Chrom. Egal was du machst, wenn du's schaffst, roll auf Chrom, Bruder. Ich roll auf Chrom, Chrom. Egal was du machst, wenn du's schaffst, roll auf Chrom, Bruder. Egal was du machst, wenn du's schaffst, roll auf Chrom, Bruder.